den die Wikinger Amerika gaben. Land der Weinberge, der wilden Weinberge, Weinland. Der Name wurde ihm von einem Germanen im 9. Jahrhundert gegeben, von Tüsker. Wienland war dort, wo sich heute Massachusetts befindet. In Nordamerika ist es möglich, die Turmbauten, die Brunhildbetten und die Himmelsteine zu entdecken. Die Wikinger waren lange Zeit mit den Indianern Sioux, Huronen, Mohikaner und Pueblos in Verbindung. Sie alle erinnern die weißen Götter und sprechen von Thule als die Heimat ihrer Vorfahren, jener Weißen, die sich mit ihrem Blut vermischten und ihnen den Kult der schwarzen Sonne, das Feuer und das Zeichen der Swastika hinterlassen hatten. Es ist noch nicht lange her, kurz vor seinem Tod, hatte Professor Wirth in Deutschland den Besuch einer Abordnung von Rothäuten aus Nordamerika, die das Land bereisten, auf der Suche nach dem Mann, der noch das Swastika verehrt, und hatten Geschenke für ihn mitgebracht. Doch dieser Mann war schon nicht mehr da. Die Rothäute haben die wahre Symbolik des Adlers der hyperboreischen Mythologie erhalten, die woanders nicht mehr anzutreffen ist und die von F. Schuon in seinem Buch »The Sacred Pipe«, die heilige Pfeife, untersucht worden ist. Sie haben diese Symbolik metaphysisch entwickelt mit dem Begriff des Donnervogels Wakan Tanka. Wakan heißt Wotan. Ein übernatürliches Wesen, das sich hinter den Sturmwolken verbirgt und aus dessen Augen Blitze treten und den Donner durch das Schwingen seiner Flügel verursacht. Dieser Vogel kämpft gegen den Drachen des Bösen. Es ist der Zeus des Olymp, der donnernde Jupiter, der Olin Tonatiu der Azteken, die nordisch-hyperboreische Trilogie Odin, Thor, Tyr. Polare Götter. Wer sich mit dem Adler identifiziert, muss weiter bis zum Donnervogel gehen, der so etwas wie das geistige Gegenstück des physischen Adlers ist, das, was der Monte Meru zum Kailas im Transhimalaya ist. Und auf diese Weise erhält der Indio-Krieger die Energie des Vaters Sonne, der geistigen schwarzen Sonne, jenseits der physischen Sonne. Die Adler sprechen zum Krieger: »Wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, begleite uns!« So verlässt der Held sein vorheriges Leben und gibt sich dem Weg des Donnervogels Wakatanka hin, sein Leben der Bekämpfung von Monstern widmend und den Adler in ihren Kämpfen beistehend. Und der Krieger der Sioux sagt: »Ich habe zwei Federn vom Wakatanka auf meinen Kopf angebracht, als Verneigung vor jenem, der jenseits aller Dinge steht und die Dinge uns offenbaren. Zum Beispiel der Stein, der Felsen als unabsetzbares Zeichen des Unveränderlichen. Und der Rothautkrieger sagt: »O ihr alten Steine, Tunka Yata Paka, jetzt seid ihr hier bei uns. Wakatanka hat andere Welten erschaffen und euch in seine Nähe gestellt. Die Generationen werden über euch hinweggehen.« Der Felsen ist eine runische Kristallisation, die, wiederhergestellt, levitiert, wenden kann, außer in einem Menhir, Dolmen und Krummlich, kann sie in ein UFO verwandelt werden. Auch die Lanze, wie in der Gralslegende, Kristallisation des runischen Blitzes Sieg, und die Pfeife sind nordisch-polare Symbole, die die Rothaut-Indianer geerbt haben. Wie wir sagten, entwickeln diese metaphysisch das arische Symbol der Raben Hugin und Munin von Friedrich Rothbart, von Wotan und der Parsen, der Türme des Schweigens. Man entdeckt den Sinn der Adlerflügel besser an den Wikingerhelmen, den sich die Rothäute mit ihrem Federschmuck bewahrt haben, mit denen sie sich umhüllen, und an den beiden Federn in ihrem Haar. Sie verehren außerdem die heiligen Berge, das Shastra und die magnetischen Punkte der Erde. Alles lebt für sie und besitzt einen Geist. Diesen edlen und kriegerischen Mann, treuen Wächter der himmlischen hyperboreischen Symbole der weißen Götter, der sie einstmals in Atlantis und danach in Wienland, in Huitramanaland führte, hat die große Verschwörung vernichtet, ihm sein heiliges Land geraubt, seinen geistigen Kosmos zerstört, wie Jung dies so treffend beschrieb, ihn physisch und moralisch mordend, mit der jüdischen Bibel in der einen und dem Gewehr in der anderen Hand. Der Adler, der die Titelseite dieses Buches ziert, ist der aztekische, ein Symbol der polaren schwarzen Sonne, der sich auch auf einem Möbelstück der Kanzlei des Dritten Reiches befand. Hitler hat ihn dort entworfen, wissend, dass dies das Symbol des Vierten Reiches werden würde, das in einer durch Vakantanka, dem Donnervogel, erneuerten anderen Erde kommen wird. Nach seinem Sieg gegen die Mächte des Bösen und der Finsternisse, denn die Macht Vakanvotan, die Ordnung und Gerechtigkeit in einem außerkosmischen, geistigen Sinn eingeführt hat. Und wenn der letzte Avatar des Führers wiederkehrt im Adler eines anderen Lichtes, welches der Donnervogel ist. Jacques de Mayeux erzählt uns von den Wechselfällen Ullmanns, des Mannes von Ull, möglicherweise Urman, Urmensch, der runische Mensch. Ein Wikinger, wie er behauptet, der Quetzalcoatl gewesen sein soll. Als sein Drakkar aus glänzenden Metallplatten im Meer verloren war, wurde es von einer gefiederten Schlange im Jahre 967 unserer Zeitrechnung genommen. Ullmann kam in das Land, das heute Mexiko ist, und schafft für die Tolteken eine Zivilisation. Er blieb nur 20 Jahre bei ihnen, um dann in das Land der Mayas weiterzuziehen, wo er Kitchen Itza auf der Halbinsel Yucatan gründet. Hier wird er Kukulkan sein. Alle diese Namen können leicht mit dem Dänischen oder dem Deutschen in Verbindung gebracht werden, wie auch der Name des heiligen Buches der Mayas, das Popol Vuh, vom deutschen Buch. Die Wikinger zogen dann weiter bis in das Land, das heute Bolivien, Peru und Chile ist, wo sie während 150 Jahren ein mächtiges Reich unterhielten, dessen Mittelpunkt Tiahuanaco war. Das Imperium des Atumarunas. Hier hießen die weißen Götter Viracocha, Kontiki, Mama Okel, Mama Runtu. Das mächtige Reich von Tiahuanaco blieb bis 1290 bestehen und hatte Verbindungen zu den Templern in Europa, welche, als ihr Orden vom päpstlichen Rom und vom König von Frankreich zerstört worden war, Zuflucht in Amerika suchten und dorthin ihre Archive, ihre Schätze und Geheimnisse brachten. Professor de Mayeux hat dies in seinem Buch »Die Templer in Amerika« beschrieben.